Uns hat gerade noch eine sehr schlechte Nachricht erreicht. Und zwar gibt es hier in Hamburg in der Brigittenstraße 5 in dem Stadtviertel St. Pauli ein Café, was selbstverwaltet ist, was sich selber als anti-imperialistisches, internationalistisches Café vorgestellt hat. Das wurde gerade eben vom SEK, also das SEK ist da reingerockt, hat die Tür eingetreten. Es gibt dort jetzt eine Durchsuchung, eventuell auch Festnahmen. Für diese Aktion gibt es bisher noch keinen gerichtlichen Beschluss. Trotzdem wird es jetzt gerade durchgeführt. Die Leute haben hier Bescheid gesagt. Bitte sagt auch in den anderen Blöcken Bescheid, dass hier eine Öffentlichkeit für diese brutale Polizeigewalt geschaffen wird. Wir akzeptieren es auf keinen Fall, dass sich die Polizei und der Staat das Recht herausnimmt, unsere selbstverwalteten Räume anzugreifen, Menschen zu verhaften. Es handelt sich dort um ein Café. Man kann sich ungefähr vorstellen, wie gefährlich dieses Café sein kann, nämlich überhaupt nicht. Das ist ein Ort, wo Menschen politische Diskussionen führen können, was für uns sehr wichtig ist und was auch in Hamburg hier einer der wenigen Räume ist, wo linke Politik gemacht wird. Denn diese linke Politik soll in jeder Stadt, an jedem Ort immer weiter aus der Öffentlichkeit zurückgedrängt werden. Wir verurteilen diesen Angriff auf dieses Café und im Anschluss der Demonstration könnt ihr euch auch überlegen, natürlich, ob ihr dort vorbeischaut, ob ihr nochmal praktische Solidarität zeigt oder ob euch jetzt auf der Demonstration vielleicht ein Slogan einfällt, mit dem ihr nochmal die Solidarität für dieses Café in der Brigittenstraße 5 in St. Pauli ausdrücken könnt.